Sag Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Ausgriffs-CD. Zeilenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Alrighty, hier sind die besten Dinge aus den 70ern und 80ern. Den 90ern und von heute. Na, bist du aus den 90ern? Ja, ich habe in den 90ern so Teile meiner Jugend verbracht. Ja, aber wir sind aus den 70ern und 80ern. Du bist aus den 70ern und 80ern. Dementsprechend aus der besten Stadt im Stuttgarter Talkessel. Eine bessere Stadt haben wir hier nicht. So, wir machen weiter mit 2012, 2013? Ja, genau. Müssen wir erwähnen, dass 2012 die Welt untergegangen ist? Ja, ja, es ist am 20.12. 21.12., ich bin mir nicht ganz sicher. 20.12.? Ja, ja, aber am 20.12. haben sich alle dann so nochmal Adios gesagt und dann am 21. bemerkt, ist ja doch noch alles so eine Scheiße, der Maya-Kalender ist doch weitergegangen. Ah. Ja, weißt du, 2012 wäre ja wenigstens so geil gewesen, aber 21.12., wo du denkst, hä? Ja. Ist es nicht egal? Ja, aber für, ich glaube, James Cameron war es halt ein wichtiges Datum, weil er einen Film dazu machen konnte, bei dem er die ganze Welt in die Luft sprengen konnte. Ja. Ist ja nicht so, als gäbe es nicht genügend andere Katastrophenfilme. Genau. Apropos Katastrophen. Für das Jahr 2012 habe ich mir politisch rausgesucht, dass Schlecker insolvent gegangen ist. Ja. Wir erinnern uns an die schöne Wortschöpfung der Schleckerfrau. Ja, ja, ja, gut, ich meine... Was wurde aus den Schleckerfrauen? Die sind alle in irgendwelche Maßnahmen gestopft worden und dann wurden da Hartz-Frauen draus. Nö, die sitzen jetzt einfach bei Rossmann und bei DM. Bist du dir da sicher? Ja, ein Teil schon. So viele Rossmann- und DM-Filialen gibt's, die Schlecker-Filialen gibt's, glaube ich, nicht. Ja, doch. Überleg mal, wie viele DM-Filialen sind in der Zwischenzeit. Echt, also die schießen die Pilze aus dem Boden in jeder Ecke. Puff! DM-Filiale. Steht da plötzlich eine DM-Filiale, ja. Genau. Also, so, zum Beispiel, ja, wo wir es gerade haben, Puff, weißt du, früher war da Puff, zack, DM-Filiale. Ja, ne, ich meine, ja, kannst du jetzt halt E-Hygieneartikel kaufen. DM führt ja sowas mittlerweile auch. Ja, siehst du mal. Ja, es ist, ja, passt ja auch. Beate Uhse ist ja Jahre später auch pleite gegangen. Ja, genau, aber da halten sich die Geschäfte im Gegensatz zu Schlecker. Wobei, da konnte man sehen, welche Innenstadt total verwahrlost ist. Da hängt nämlich bis heute dann noch das Schlecker-Schild an. Leerstehenden Laden. Ja, ja, Schlecker hatte ja dieses bekloppte Werbeslogan-Ding auf dem Banner stehen. Mit dem meistverkauften Umsatz in DM. Oh. Also in Drogeriemarkt. Ja, ja. Ja, ja, also dementsprechend, ja, Schlecker ging pleite. Das ja. War traurig. Ja, ja. Und weißt du, wer sich auch kurz verabschiedet hat, kurz vor Schluss? Nee, aber du wirst es mir sagen. Christian Wulff hat sich auch verabschiedet. Er sagte, wenn die Schleckerfrauen nicht mehr wollen, dann will ich ja auch nicht mehr beim Klinkerhäuschen. Oh mein Gott. Aber ich habe mir für dieses Jahr notiert, Evelyn Wittmer-Schlumpf wird Schweizer Bundespräsidentin. Und ich dachte mir, ein Schlumpf, eine Schlumpfine. Eveline Wittmer-Schlumpf. Das kommt mir düster bekannt vor. Ja, wird Bundespräsidentin in der Schweiz. Ja, zum ersten Mal, oder? Ja, ja, ich glaube schon. Also das, aber ich fand das interessant. Das ging damals so dermaßen an mir vorbei, dass jemand mit dem Namen Schlumpf auf einmal in Machtposition ist. Ja, naja, so kann's halt gehen, ne? Schlümpfe, also, vor allem... Naja, der große böse Wolf hat er ausgedient, dann muss jetzt was Niedliches her. Ja, für mich das Interessante ist halt, woher kommt der Name bitte Schlumpf? Also warum heißt jemand Schlumpf? Also ich meine, kommt aus dem Schlumpfenland. Ich meine, ganz ernsthaft, also es gibt ja dieses Müller-Meyer-Schulze. Ja? Also Müller-Meyer-Schlumpf, ja. Nee, Müller-Meyer-Schulze. Ja. So, das sind ja also Namen. Und dann gibt es so, keine Ahnung, Leute aus Orten, so Böblinger. Mhm. Hans Böblinger und so weiter. Ja, Horst Stuttgarter, ich Horst kann dir folgen. Genau. Und dann gibt es noch vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Christian Deppner oder was weiß ich was, oder Christian Lindner oder was weiß ich, also solche Sachen. Ja, genau. So Spezialnamen, irgendwie, keine Ahnung, der Typ, der nur Linden gebaut hat, gepflanzt hat, ist der Lindner. Ja, genau. So, aber woher kommt der Name Schlumpf? Naja, ich fürchte mal, die Vorfahren waren regelmäßig blau. Okay. Wäre jetzt mal so. Und müsste sie dann nicht Bundesschlumpfine heißen? Nein, sie müsste Eveline Wittmer-Schlumpfine heißen eigentlich, aber aber nur wenn sie Russin wäre. Also im Russischen hast du das ja noch. Das ist eine eigene Form für den weiblichen Nachnamen. Wittmer-Schlumpfine. Ja, im Griechischen auch. Ja, Griechisch kann ich nicht so gut. Ja, siehst du mal. Noch weniger gut als Russisch. Aber wenn wir schon von Verlusten, nämlich von Christian Wulff und Schlecker reden, kommen wir doch gleich zur Gesellschaft und vermelden noch einen. Noch mehr Verluste? Ja, das Finale der Hoam, also Bayern München stand im Finale in der Champions League. Und hat verloren. In München? Ja. in München, 10 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, gegen Chelsea. Ja. Und Chelsea London gewinnt im Elfmeterschießen. Ja. Das Finale daheim. Verloren quasi. Verloren daheim. Also mit anderen Worten, Bayern schafft es tatsächlich ins Finale der Champions League und... Holt das Ding heim, aber nicht den Titel. Holt das Ding im eigenen Stadion nicht. Ja. Im Elfmeterschießen, also wo man ja nochmal sagt... So Gary Lineker sagte ja schon damals, ein Spiel dauert 90 Minuten und am Ende gewinnt immer Deutschland. Ja, aber nicht immer deutsche Mannschaften. Ja, wahrscheinlich waren nicht genug Deutsche im Kader. Hallo, lieber AfD. Wer hat denn den kleinen Nazi hier reingelassen? Die gab's damals noch nicht. Die gab's 2012 noch nicht. Deswegen, stimmt. Die Professorenpartei gab's noch nicht. Die Professorenpartei gab's noch gar nicht. Die Bayern haben gegen Chelsea London verloren, gegen den Russen. Ja, genau. Das ist traurig. Abramovic, der war damals nämlich schon drauf. Also, auf dem Club mit seiner Kohle. Der war drauf. Ja, also er hat den... Ja, das schon, machen die in den Kabinen. Der hat den Club, glaube ich, schon gekauft gehabt, ne? Also das ist möglich. War der nicht schon immer russisch? Nee. Chelsea London war noch nicht immer russisch. Also das, ja. Irgendwann mal war das sicherlich auch mal nicht russisch. Man weiß ja nicht. Also ich meine, das ist ja gute Tradition von irgendwelchen reichen Oligarchen aus östlichen Ländern, sich eigene Fußballclubs zu kaufen. Aber bevor der eine reiche österreichische Oligarch damit angefangen hat, wir erinnern uns. Ja. Aber das ist ja was anderes. Wisst du, das ist ein Reich, Österreich liegt definitiv östlich von Deutschland, also ist Mateschitz ein reicher östlicher Oligarch. Ja, und RB Leipzig gab es vor der Gründung auch nicht so wirklich. Ja doch, es war ein Fünftligaverein aus... der Name musste erstmal neu erfunden werden. Und ja, aber der Mateschitz hat ja damals schon RB Salzburg, also es ist ja nicht so, dass Leipzig da sein erstes Objekt ist. Ja, und er hat ja auch die Blaupause sich eigentlich abgeguckt vom... von Hoffenheim. Hoffenheim hat ja mit SAP-Gründer und Mäzen... Ja gut, aber das Ding heißt ja jetzt nicht... Das heißt ja nicht Hoppenheim, sondern nee. Hoffenheim. Also... Du machst also, man weiß nicht. Außerdem hat der Herr Mateschitz halt das Franchise-System im deutschen Fußball eingeführt. Ja, weißt du, wofür RB Leipzig steht? Rasenball. Rasenballsport. Genau. Ja, aber bevor er das gemacht hat... Genau, das muss man ihm zugute halten. Er hatte auch ein Herz für die kleinen abgefahrenen Sportarten. Mhm. Denn 2012 war dieses Jahr, als Felix Baumgartner aus der Stratosphäre gesprungen ist. Ja, und sich dann irgendwo einen Kopf eingeschlagen hat. Ja, offenbar, dann ist da nur noch rechtsextreme Scheiße aus ihm rausgekommen. Aber ja, er ist eine rechtsdrehende Milchsäure. Ja, war er plötzlich, aber na gut, der Österreicher hat ja eh ein unverkrampftes Verhältnis zum Rechtspopulismus, also hat er sich natürlich auch entsprechend einen Sportler gesucht, der das so kann. Aber ich fand das damals schon beeindruckend, dass da jemand mal so eben, ach, ich könnte mal aus der Stratosphäre Richtung Boden springen. Na gut, er ist ja mit Ballons hochgepult. Ja, aber er ist dann ohne Ballons runtergesprungen. Die Eier musst du erstmal haben. Ja, aber dann halt doch mit Fallschirm. Ja, aber den hat er erst am Ende gezogen. Ja, aber er hat ihn gezogen. Ja, sonst hätte das einen sehr hässlichen Fettfleck gegeben, ne? Ja, also ich habe es damals auch, glaube ich, verfolgt im Fernsehen. Ich habe damals gearbeitet, das heißt, ich habe so einen Livestream geschaut. Das war damals, glaube ich, das erste Mal, dass wir überhaupt Servus TV in Deutschland wahrnahmen. Oh ja, genau, der hat ja auch seinen eigenen Fernsehsender quasi. Ja, seitdem macht er, keine Ahnung, Klippenspringen, Radfahren. Der macht eigentlich alles. Also nicht der Baumgartner, sondern der Mateschitz, aber... Ja, gut, ich meine. Das ist nicht immer schlecht, wenn ein Oligarch Geld ausgibt. Wobei man dazu sagen muss, der Mateschitz hätte ja eigentlich dafür auch darauf bestehen müssen, dass Baumgartner im Flug da einfach eine Dose aufmacht und trinkt, weil... Ja. Da hätte er keinen Fallschirm gebraucht, weil verleiht ja Flügel. Ja, genau. Ja, auf den Trichter ist er erst später gekommen, da besteht er bei den Skirennläufern mittlerweile drauf, dass die ihre Dosen im Interview trinken müssen und ARD und ZDF interviewen sie deshalb nicht mehr. Ah, okay. So kann's gehen. Genau. Ja, wenn das dann nicht Ski fliegen? Oh mein Gott. Skifahrer werden ja ziemlich schwach. Naja, wenn die da bei der Abfahrt über so einen Hubel und dann plötzlich nicht mehr landen, dann ist das, glaube ich, Doping. Ja, genau. So. Im Bull-Stil statt im V-Stil. Genau. So, ich überlege gerade, ob mir eine clevere Überleitung einfällt, aber mir fällt keine Überleitung ein. Ja doch, also mir fällt eine wunderbare Überleitung ein zu dem, was du jetzt haben wirst. Und zwar, das war ja ziemlich unerwartet, dass jemand da hochfliegt und dann runterspringt. Oh. Es war also quasi eine unerwartete Reise. Ja, und es hat verdammt lange gedauert, ne? Ja! Es war eine unerwartete Reise, von da oben nach da unten, meine Güte. Nee, runter ging es ja schnell. Ja, trotzdem. 9,8 Meter pro Sekunde im Quadrat. Beschleunigung. Im freien Fall. Ja, das ist schön für dich. Ich bin hier zwar der Wissenschaftsnerd, aber von sowas habe ich keine Ahnung. Ja, Gravitation. Ja, ja, ich weiß, aber sowas, so, mit solchen Details wie Gravitationskräften gebe ich mich nicht ab. Aber dazu später mehr. Nee, stimmt. 2012 kam Der Hobbit, eine unerwartete Reise, Teil 1 von 3 in die Kinos. Und ich dachte, es muss ja einfach mal erwähnt werden, weil dieser Film irgendwie in der Community so gehatet wird. Und das hat er absolut nicht verdient. Der ist total süß. Er ist der erste Teil von 3 extrem langen Filmen. Über ein extrem kurzes Buch. Ja, aber die, also ernsthaft, ich fand die 3 Hobbit-Filme besser als die 3 Herr-der-Ringe-Teile. Weil du hattest, das erste ist ein Road-Movie, das zweite ist so ein Action-Ding und das dritte habe ich schon wieder vergessen. Aber die waren von der Machart, waren die grundverschieden. Das heißt, du hattest dreimal Herr-der-Ringe-Feeling, aber in komplett unterschiedlichen Settings. Ich fand das super. Ja, ne, ja. Also es hat Spaß gemacht. Das war zwar sehr weit weg von der Literaturvorlage, aber Kinder, das heißt Adaption. Ja, ja, ich fand die Schlacht der 5 Heere dann am Ende halt irgendwie so. Ich fand das cool mit dem Elch. Ja, aber da hätte man ja auch. Wann hast du schon mal ein Elb auf einem Elch? Ja, aber weißt du, für mich die spannende Frage wäre ja eigentlich eher gewesen, kann man da irgendwie nochmal zwischendrin verhandeln? Also ich kenne das ja aus Civilization oder aus Total War, da verhandelst du halt nochmal mit den Leuten und dann ziehst du die noch auf deine Seite und dann kann halt dann doch der Elb überlegen, kämpft er jetzt dann noch auf der guten oder auf der schlechten Seite und ja. So war es ja eigentlich nicht die Schlacht der 5 Heere, sondern die Schlacht der 5 Truppen, die dann doch irgendwie 2 Heere bilden. Ja, ja, klar, aber Heere müssen sich ja immer irgendwie zusammenführen. Ich meine, Einheiten vereinigen, damit kennt man sich ja aus, oder? Ja, ich meine, damit kommen wir auch schon zu meiner Popkultur. Oh ja. 2012 gab es nämlich Guild Wars 2. Oh Gott, Moment. Guild Wars war ein MMORPG, oder? Ja, allerdings eins, bei dem du das Spiel nur kaufst und dann kannst du online spielen, ohne dass du eine monatliche Gebühr hast. Also quasi Ultima-mäßig. Mhm. Aha. Mhm. Total an mir vorbeigerauscht. Allerdings tatsächlich eben nur online. Also es basiert dann tatsächlich darauf, dass... Und das hat mich damals auch begeistert. Also ich habe das damals tatsächlich gerne gespielt. Okay. Und es war halt tatsächlich der Nachfolger von Teil 1, logischerweise. Das wollte ich... Wahrscheinlich dachte ich, dürfte raten. Der auch nach... Ich glaube, 2 Add-ons hatte der gehabt. Nee, 3 Add-ons hatte der gehabt. Mhm. 3 Add-ons hatte der gehabt. Und diese 3 Add-ons waren dann eigentlich auch... Haben dann eigentlich auch schon ziemlich viel mitgebracht. Nämlich tatsächlich einmal eine komplett neue Welt mit... quasi dem haben quasi dieses Gildending tatsächlich mal ins Gameplay mit mehr eingebaut, also dass du quasi wirklich mehr PvP hast. Okay. Also dass das Spiel wirklich dich auch mal zu PvP so ein bisschen nötigt. Mhm. Weil du hattest auf einmal 2 Fraktionen, deswegen hieß das Ding Factions. Dann das zweite war ein eine etwas größere Expansion mit einer komplett anderen Welt, in der du quasi dann diese Begleiter mitbekommst. Das heißt, du hattest dann auf einmal Charaktere, die du besser mitnehmen kannst und skillen kannst. Bis dahin hattest du quasi, wenn du eine Mission machen wolltest, musstest du nur 8 Spieler finden für eine große Karte. Ja. Oder du musstest irgendwelche Weenies mitnehmen, die dann nicht gut waren. Okay. Und so hattest du dann auf einmal Charaktere, also Begleiter, die du richtig mitnehmen konntest, die dann richtig, die du auch selbst skillen konntest. Okay, du hattest dann quasi deine eigene Heldentruppe. Genau, und in dem Fall konntest du dann im Notfall sogar alleine mit 7 anderen Figuren spielen. Das ist cool. Ja, das hat es dann halt großartig rausgerissen. Und dann gab es halt nochmal ein Expansion, das quasi alles abgerundet hat und alle Spiele vereint hat. Okay. Ja, und daraus haben die dann so viel gelernt gehabt, dass sie dann quasi 2012 dann einmal so ein richtig gutes Paket geschnürt haben mit dem neuen Teil. Und ja, hat dann auch echt Spaß gemacht. Und sie haben es halt weiterentwickelt. Sie haben es halt nicht einfach nur übernommen und gesagt, ja, jetzt haben wir alles gelernt, jetzt setzen wir das einfach nochmal um, sondern sie haben es einfach nochmal weiterentwickelt. Sehr schön. War dann der letzte Teil, oder? Nee, da gibt es dann auch nochmal wiederum Expansions dazu. Also Guild Wars 3 gibt's nicht, aber es gibt Expansions zu 2. Ah, okay. Läuft bis heute? Läuft, glaube ich, bis heute. Okay. Ja. Hat, glaube ich, 2 Expansions gehabt und ja, läuft bis heute. Spiele ich aber nicht mehr. Ja. Ist halt ein Online-Spiel. Ja, ach Gott, wird dann Zeit, dann demnächst, dann gibt's halt Guild Wars Classic oder so, ne? nein. Meinst du nicht? Nein. Da wollen wir nicht spekulieren. Und 2012 war übrigens auch noch, also wo wir gerade von Classic reden, ein All-Time-Classic war, dass mein Ur-Ur-Großvater, der war ja Fischer hier am Neckar, und der hat im Jahre 19... Als Megalotiere Jahre, gelebt haben. Genau, als es da noch Fische waren. Und vor Krieg. Und mein Ururgroßvater war, wie gesagt, Fischer im Jahre 1912. Und der hat im Jahre 1912 die Pachtrechte irgendwie, da wurden die Pachtrechte neu vergeben und da hat er sich die wieder irgendwie geschnappt. Und entsprechend war das eine Zeitungsmeldung im Jahr 1912. Und ich war im Jahr 2012, witzigerweise gerade Praktikant bei einer Zeitung, die in dem Fall ein heute vor 100 Jahren, eine heute vor 100 Jahren Rubrik hatte. Und ich habe dann tatsächlich bei einer Zeitung gearbeitet, in der tatsächlich ein Artikel über meinen Ururgroßvater stand an dem Tag. Sehr cool. Also das ist auch mal so eine große Ehre gewesen. Das war so 2012. Kommt sehr selten vor. Kurz. Danach wurde ich dann auch Volontär, allerdings nicht bei der Zeitung. Hat der dann auch so am Cannstatter Wasen gab's doch ganz früher dann auch so Fischerwettbewerbe, dass die gegeneinander Ruderboot gefahren sind. Du meinst Fischersteche? Genau so heißt es, danke. Weiß ich nicht, ob der da 1912 teilgenommen hat. Vor allem Cannstatt, ne? Ja, weil Cannstatt gegen Stuttgart, glaube ich, immer. Ja, aber Cannstatt und Stuttgart. Meine Familie kommt nicht aus Cannstatt und nicht aus Stuttgart. Ja, aber der hat da die Pachtrechte gehabt. Nee. Auf der Gemarkung Münster. Ah, Münster war damals noch eigenständig. Ja, klar. Hat damals noch zu Westfalen gehört. Nee. War einfach noch Münster am Neckar, nicht Stuttgart. So. So, und bei dir? Was war 2012? 2012, ich musste tatsächlich ein bisschen überlegen, aber dann fiel mir ein. 2012 war ich das letzte Mal in Urlaub. So richtig groß, länger als 3 Tage. Am Strand? Am Strand. Kinders, ich verstehe das bis heute nicht, was Menschen so toll an Urlaub finden, weil sie dafür ihr eigenes Sofa verlassen müssen. Dann will ich auch gar nicht an den Strand, dann will ich wenigstens was anderes sehen. Ich war 2012 in Budapest. Ah, in Buda oder in Pest? Sowohl in Buda als auch in Pest. Ich warte, das Hotel war in, das war sehr geil, das war ein altes, das war ein ehemaliges Donaudampfschifffahrtskreuzer Dingenskirchen. Hier so Flusskreuzfahrtschiff, das hat da dauerhaft festgemacht. Das war in Pest. Weil ich habe auf die Fischerbastion geschaut. Okay. Hab also quasi auf der Donau gelegen und mich schaukeln lassen und abends Sachen angeguckt und tagsüber Gulasch gegessen. Ja, klischeehaft. Aber das war tatsächlich mein letzter Urlaub. Gulasch und Keufleisch. Ja. Und ich lebe trotzdem noch. Ich wollte ja einen Appell machen für weniger Urlaub, Kinder. Ist weniger besser Urlaub. Für die Klimabilanz. Naja, ist ja eine Form von Urlaub. Hm? Ist ja eine Form von Urlaub. Andere Städte. Städtetrips sind ja auch eine Form von Urlaub. Ja, aber trotzdem, wenn du gar nicht erst wegfährst, sondern immer in Stuttgart bleibst, siehst du mehr von Stuttgart und tust was fürs Klima. Ich muss dazu sagen, Stuttgart ist die schönste Stadt im Stuttgarter Talkessel. Also eine schöne haben wir hier nicht. Ist nicht nur die schönste Stadt im Stuttgarter Talkessel. Ich würde sogar so weit gehen, dass es die schönste Stadt Baden-Württembergs ist. Hassmails aus Karlsruhe bitte an zeilenende@dieelite.org oder badeischausche@dieelite.org. Dankeschön. Genau. Und aus Freiburg bitte an leck mich, ich bin aus Freiburg und freiburgischausche@dieelite.org. Wir leiten die Mails dann alle an das Zeilenende weiter. Und Leute aus Mannheim sollten sich mal ganz realistisch ihre Stadt angucken. ihr könnt uns kreuzweise und quadratisch. Menschen aus Konstanz, bitte an. Menschen aus Ulm, bitte. Ich habe alle diese Städte schon besucht und die einzigen, die eventuell schreiben dürfen, sind die Heidelberger. Na, solange sie die Tübinger sind. Nein, wir sind die schönste Stadt Baden-Württembergs. Ja. Wir haben zwar herben Charme, aber ist ja wurscht. Waren wir das auch 2013 schon? Wir müssen jetzt 2013 waren wir natürlich auch schon die schönste Stadt Stuttgart. Und was war sonst so in der Welt los 2013? 2013, das ist jetzt, als ich das geschrieben habe, als ich das vorbereitet habe, hatte das noch nicht die politische Aktualität. Ich dachte mir, scheiße, als ich dann die Nachrichten angemacht habe. Ich glaube, wir müssen transparent machen, wann wir das hier aufnehmen, oder? Ja, wir nehmen das im Januar 2020 auf. Genau, das ist für Kontext gar nicht so, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil 2013 in der Politik, ich habe erst überlegt, die Gründung der AfD zu erwähnen, aber dann fiel mir ein, dass ich die AfD nicht erwähnen will. 2013 ist Hassan Rouhani neuer Präsident des Iran geworden und Wir erinnern uns düster, dass sein Vorgänger Ahmadinejad hieß und vorsichtig formuliert ein bisschen irre war. Ja, der. Und es damals hieß, dass Rouhani ein Reformer war und es gab die Hoffnung, dass sich das Land öffnen würde und liberaler werden würde. Und das wurde es ja auch zeitweise. Wurde es auch und dann passierten komische Dinge in der Welt, orangefarbene Gesichter erschienen am Horizont und die ganze Sache hatte sich wieder. Aber das war 2013 war, hat im Iran echt Aufbruchstimmung geherrscht. Naja gut, ich meine, die mussten ja irgendwie auch mal aufwachen, weil in allen anderen Ländern gab es die Arabellion. Mhm. Die Perser haben sich gedacht, wir können nicht Arabellion machen, weil wir sind keine Araber. Genau, wir sind Perser, wir sind ein stolzes Volk. Wir sind Perser und wir sind auch die einzigen, die hier in diesem ganzen Haufen muslimische Länder tatsächlich einfach mal so 1000 Jahre Geschichte haben. Alle anderen kannst du ja komplett knicken, weil keins der anderen Länder hat noch so eine richtige Geschichte. Eine sehr viel wechselvollere Geschichte, ja. Nee, aber welches denn? Welches Land hat denn noch so eine richtige Geschichte? Unbesetzt, unbesetzt, ohne alles. Also, das haben nur die Perser eigentlich. Die Türken waren besetzt, zum Großteil manchmal. Man könnte sich darüber streiten, ob Osmanen und Türken identisch sind. Also Sultan Osman I., ach nein, Erdogan heißt der, ne? Ist ja der Meinung, dass Türken und Osmanen irgendwie das Gleiche sind. Also Fakt ist auf jeden Fall, die Perser sind eigentlich die tatsächlich eben die eigene Geschichte so richtig noch haben will. Also klar, man kann jetzt natürlich nicht sagen, die Ägypter mit ihren Pharaonen. Ja, wobei das in Persien ja auch nicht so einfach ist. Das ist ja kein traditionell islamisches Land. Das ist denen auch mehr so passiert plötzlich. Ja, aber sie haben die halt sind also mal, quasi jetzt besetzt. Ja, aber sie haben auf jeden Fall eine Geschichte, ja, die länger her ist als die meisten anderen Länder, die da sind, und dementsprechend, die haben eigentlich ihre Stabilität aus sich selbst heraus. Ja, also aus ihrer Geschichte heraus. Ja, und durch Unterstützung der Amerikaner, die Interesse an Erdöl hatten, haben die da mal eben so einen Schah installiert. Also ich wäre sehr vorsichtig. Naja, wenn du jetzt halt so Ägypten nimmst, da ist halt mal der Brite drüber gerutscht, mal der Franzose drüber gerutscht. Da ist der Grieche drüber gerutscht vor 2000 Jahren. Da ist aber der Grieche drüber gerutscht. Ja, das ist ja halt eh das Geilste, wenn du so, ich habe mich ja jetzt mit Assassin's Creed mal ein bisschen wieder beschäftigt, so, und Dann stolperst du so über Odyssey und denkst dir so, ja, okay. Und Odyssey war der zweite Teil. Und der erste Teil dieses historischen Rückschritts war Origins, der allerdings wiederum eigentlich ein geschichtlicher Fortschritt ist, nämlich in die ptolemäische Geschichte, während die Odyssee ja eigentlich so den Peloponnesischen Krieg abbildet, der so 500 vor Zeit, also 400 irgendwas. Trojanischer Krieg, nicht Peloponnesischer Krieg. Du. Peloponnesischer. Du bist so ein Peloponnesischer Krieg. Athen gegen Sparta. Ja, da geht's nicht in der Odyssee drum. Ja, aber in dem Odyssee-Spiel geht's drum. Echt, du musst mir doch sagen, Odyssey. Du musst mir doch sagen, dass du nicht über Homer sprichst. Nein, ich rede nicht über Simpsons. Warum eigentlich nicht? Warum denn? Die Simpsons haben nie in Griechenland gewohnt. Verdammt. Ja. Genau, und auch nie im Iran. Und Aristoteles, war das nicht dieser Typ, der dann eine Tochter hatte? Onassis? Aristoteles Onassis? So! Ich spring gleich aus dem Fenster. Nee, mach's nicht! Aristoteles Onassis war der Hauslehrer von Alexander dem Großen. Und der hat dann Kleopatra gegründet? Ja, genau. Okay. Weißt du, wer uns diese ganzen Weisheiten... Wo hast du diese ganzen Geheimnisse eigentlich her? Snowden hat es mir verraten. Oh Gott. 2013 war Snowden. Der Russe. Nein, der Ami. Der ist doch der russische Agent schlechthin. Ey, man muss dazu sagen, Snowden ist ja gar nicht der Erste gewesen, der da so diese große Trommel gerührt hat, sondern es war ja schon mit WikiLeaks... Ja, klar, Julian Assange, also Chelsea Manning ihrer Zeit. Und Snowden kam dann einfach aus dem System raus und sagte, übrigens, das, was die anderen euch da schon erzählt haben, das stimmt wirklich. Und guck mal, hier haben wir sogar noch die Tools davon. Ja. Und im Grunde hat Snowden dann am Ende quasi den letzten Sargnagel in das Thema reingehauen. Ja, genau. Kurz, nur damit wir alle abholen. Snowden war NSA. Leaks. Genau. Ne? Richtig, das war das Abhören geht gar nicht. Und Abhören unter Freunden geht Abhören unter Freunden geht auch nicht. Nee, das geht gar nicht. Das ist so einer der Sätze, der bleiben wird. Ja, ja. Das ist, wer hat den eigentlich gewhistleblowed? Abhören geht ohne Freunden geht gar nicht. Ja. Den hat die Dame gesagt, die später auch wir schaffen das gesagt hat. Ah. Also das ist die Dame der ikonischen Sätze. Aber zu der kommen wir in einigen Jahren später nochmal. Ja, genau. Also es ist sehr schön. Aber ja, Gott, 2013, der sitzt immer noch in Russland im Exil, oder? Ja, ja. Das Buch ist jetzt letztes Jahr erschienen quasi, oder? Das ist seine Biografie. Ja, ich glaube schon. Also sagen wir mal so, er sitzt auf jeden Fall noch in Russland. Niemand will ihn da irgendwie gerade rausholen, so richtig. Also niemand möchte... Niemand hat die Absicht, einen Snowden zu holen. Ich meine, ich wäre da vorsichtig. Also Julian Assange hat ja auch jahrzehntelang gefühlt in dieser ecuadorianischen Botschaft gesessen. Ja, ja. Bis er dann da rausgemobbt wurde. Ja, Julian Assange hat ja auch mehrmals den Namen gewechselt, quasi. Echt? Also, ja, ja. Ja, also, gut, der ist zwischendurch Florian Silbereisen und hat den Musikantenstadel moderiert, aber ansonsten? Nee, zeitweise wurde er liebevoll ja Julio Sanchez genannt. Oh. Zeitweise hat er dann ja auch für die Russen mehr oder weniger ein bisschen Propaganda gemacht und war dann Assangeov. Und dementsprechend, ja, also Snowden ist zumindest nicht das Fähnchen im Wind, der da irgendwie sich noch persönlich instrumentalisieren lässt. Sondern tatsächlich eben einfach nur sein Ding durchzieht und macht. Also er wird nicht zum Star, also lässt sich selbst nicht so richtig zum Star hypen wie eben Julian Assange. Das darf man halt auch nicht vergessen. Wobei Assange halt auch ein Dandy war, also. Ja, ich meine, du weißt doch, du brauchst immer eine clevere Marketingbotschaft zu deiner Geschichte dabei. Geschichte alleine reicht nicht. Ja. Ja, wobei, eine Geschichte, die ging auch 2013 los, ging auch 2013 rund. Das war nicht der letzte Champions League-Sieg einer deutschen Mannschaft. Und das Finale konnte eigentlich nur eine deutsche Mannschaft gewinnen, weil es spielten zwei deutsche Mannschaften. Das ist doch geschummelt. Und zwar, witzigerweise, wo? Nicht in München. Ne, natürlich nicht nochmal in München. In London wahrscheinlich. Richtig. Im Stadion von Chelsea wahrscheinlich. Ja, im Wembley-Stadion. Spielen die da? Ich habe keine Ahnung. Nee. Wembley ist, glaube ich, nicht das Stadion von einem Verein. Okay. Der spielt. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich weiß, dass Fußball mit Füßen und Bällen gespielt wird. Nee, aber... Und dass es... Mäzene gibt. Dass es Mäzene gibt und dass es nicht so spannend ist wie Quidditch. Also sagen wir mal so, das Champions League-Finale fand tatsächlich in London statt, im Wembley-Stadion. Und Bayern schlug Dortmund. Das ist ökologisch auch irgendwie total widersinnig, oder? Naja, nicht so ganz widersinnig wie jetzt das letzte Finale, nämlich dass zwei britische Mannschaften nach Baku flogen. Baku. Ja. Das letzte Champions League Finale fand 2019, das letzte Finale fand in Baku statt, was Aserbaidschan ist. Aserbaidschan, bist du dir da sicher? Ja. Baku. Baku ist die Hauptstadt von Aserbaidschan. Baku. Baku. Ja. Das ist, ich finde das... Da flogen also eine Horde Millionäre in zwei Flugzeugen, weil man kann ja nicht gemeinsam fliegen, flogen zwei Truppen mit Millionären aus London nach Baku, um dort in einem Stadion ein Fußballspiel auszutragen, das vor Ort wahrscheinlich kaum eine Sau so richtig interessierte. Ja. Echt? Okay. Das ist ökologisch. Ja. Was hast du jetzt recherchiert? Ich war gerade irritiert. Wo Baku liegt? Ja, ich dachte immer, Baku liegt im Briar Patch, aber... Briar? Ja, aber für Star Trek 9 hat sich auch nie jemand interessiert. Es gibt Star Trek 9 Teil? Ja, es spielt auf Baku im Briar Patch. Baku? Insurrection, Baku? Das ist diese, die war ewig Baku lange nicht, leben. War Baku nicht auch bei Star Wars ein Planet? Ich glaube nicht. Nicht? Wir können dem nachgehen, aber das ist ähnlich nah an uns wie... Also du kannst gern mal mit deinem Thema weitermachen, denn ich sehe gerade, du hast auch was. Ich darf weitermachen. Warte, in welchem Jahr? Wir sind 2013. 2013? Ja, genau. Ja, 2013. Gesellschaft. Also genau, das war nicht nur das letzte Mal, dass es eine deutsche Mannschaft, die in der Champions League gewonnen hat. Es war auch das letzte Mal, dass ein Deutscher in der der Sieg eines Deutschen in der Kurie gefeiert wurde. Denn dann trat Papst Benedikt zurück und ich meine, Gesellschaft, ich habe mir überlegt, Gesellschaft soll immer gesellschaftliche Fortschritte erzählen, irgendwie, dass wir Grenzen überwinden, dass wir die Schallmauer mit unserem eigenen Körper durchbrechen, oder eben auch, dass wir moderne Arbeitszeitmodelle in der ältesten Pornokratie der Welt installieren. Da durfte nämlich unser lieber Papst zurücktreten. Gab wahrscheinlich ein Titanic-Titelbild zu viel über ihn. Der Aussichtsjedi guckt gerade ganz fasziniert auf sein Smartphone. Was? Hast du Baku gefunden? Bakura. Bakura. Ja, Bakura ist was anderes. Ja. Da gab es einen Pakt. Und Batu gab es auch. Klaatu, Beratu. Das war was anderes. Ein Planet Batu. Aber ja, Papst tritt zurück. Ich stelle mir irgendwie vor, wie Verdi irgendwie dafür gestreikt hat, dass Päpste jetzt auch zurücktreten dürfen. Frank Bzirske persönlich hat sich für seinen guten Freund Benedikt den 16. eingesetzt. Ja, man muss dazu sagen, ich glaube, Benefiz der 16., der hat ja auch einfach gesehen, wenn der Christian Wulff nicht mehr möchte. Ja. Und die Schleckerfrauen nicht mehr möchten. Dann hat er bemerkt, so, oh, ich habe auch mal einen Golf gefahren, ich habe auch mal ein Klinkerhäuschen besessen. Ach ja. Ja, ich mache den Job jetzt auch nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Also Angela Merkel und die Queen halten beide weiterhin durch. Also siehst du mal, also Frauen sind standfester als Männer. Ja gut, ich meine, die Merkel macht jetzt auch so lange wie der Kohl, aber zu Frau Merkel kommen wir später. Zu Frau Merkel kommen wir später. Und außerdem, dass die es nur so lange macht wie der Kohl, ist nicht gesagt. Doch, die hat gesagt, sie macht jetzt nicht nochmal... sie tritt zur nächsten Bundestagswahl nicht an, aber wir lassen die nächste Bundestagswahl einfach ausfallen. Nee, doch. Das glaube ich nicht. Doch, das wäre, glaube ich, besser. Besser für alle. Eigentlich haben Päpste ja schon immer zurückgetreten. Ja, Päpste haben zurückgetreten. sie wurden auch schon mal zurückgetreten. Aber dass ein Papst einfach so zurücktritt und dann weiterlebt, das ist, bitteschön, das ist ja fast schon sozialistische Umtriebe. Was kommt als nächstes irgendwie? 35 Stundenwochen? Nee, das ist Horst Seehofer. Der darf nicht Papst werden, weil der mehr als einmal verheiratet ist. Ist der überhaupt katholisch? Ich glaube, der ist katholisch. Du darfst nicht der CSU beitreten und nicht katholisch sein. Da gibt es bestimmt ein Gesetz für. Okay. In Bayern. In Bayern? Ja, aber Franken? Die Franken sind ja wiederum. Franken gehört zu Bayern. Ja, das Franken ist so, wie Baden bedauerlicherweise zu unserem Bundesland. Ja, aber sind Franken nicht irgendwie eher speziell? Sind die auch katholisch? Und sind die Pelzer auch alle katholisch? Ich glaube, Franken sind tatsächlich tendenziell evangelisch, aber die werden dann in die der CSU beitreten, dann werden die zwangsgetauft. Da gibt es so immer die Möglichkeit, wie damals bei den, als Karl der Große in Sachsen einmarschiert, entweder Schwert oder Christentum. Da hast du auch nur die Wahl, entweder geköpft zu, entweder zu, zur also SPD, entweder zur Armee oder zur, entweder zur SPD zu gehen oder Gestaltungsmöglichkeiten zu haben. Entweder zur Armee oder zur Heilsarmee. Ja, genau. Gut. Ja, gut. Außerdem denke ich, also, Päpste, Mai, also. Päpste, ja, das muss mal erwähnt werden. Ich meine, wir müssen hier ein, wie gesagt, also ich finde das schön, dass Päpste jetzt auch zurücktreten können. Das ist wichtig. Oh, Wahnsinn. Work-Life-Balance selbst im Papst an. Kann er dann auch in Familienteilzeit gehen? Der kann bestimmt auch Elterngeld bekommen. Für alle seine Schäfchen. Oh, diese ganzen schlechten Kirchenwitze, die haben uns alle in der Kirchenfolge gespart. Es musste mal dran erinnert werden. Außerdem müssen wir festhalten, dass Papst Franziskus der Erste zum ersten Mal seit langer Zeit, dass es einen den Ersten gab, ohne Doppelnamen, das ist ja auch schon seit 7 Jahren. In der Kurie erfolglos rumreformiert. Tja. Ob der da auch so Machtspielchen spielt? Machtspielchen. So Ränkeschmied im Hintergrund so. Nee, dafür braucht er eine Frau. House of Vatican. Nee, dahinter bräuchte er ja eine Frau hinter sich, die am Ende das Präsidentenamt übernimmt. Womit wir die goldene Moderationsbrücke jetzt doch noch nehmen? Ja, ich fand das zu einfach bislang. Ich dachte mir, dass das, was House of Cards bietet, das Vatikan in der frühen Neuzeit ist nichts dagegen. Aber tatsächlich, also 2013 war endlich gute Serien, habe ich aufgeschrieben. 2013 ist mit House of Cards die erste Netflix-Eigenproduktion an den Start gegangen, die international erfolgreich war. die wirklich grandiose Geschichten erzählt hat, die ziemlich spannend waren. Das war eine ganz neue Art im Prinzip des Serienmachens. Dieses Durchbrechen der vierten Wand hat man schon lange nicht mehr gesehen, wie sie es gemacht haben. Das hat schon Spaß gemacht. Und auch das ZDF hat mit Lerchenberg tatsächlich eine richtig geile Serie gemacht und ich hatte echt Hoffnung, dass die in Zukunft mehr Mut haben. Haben sie dann bewiesen, dass es nicht an. Ja, genau. Dann ist ihnen aufgefallen, dass sie das ZDF sind. Ja, gut. Also dem traue ich tatsächlich hinterher. Also Lerchenberg war richtig witzig. Ja, aber ich meine, das ZDF beweist ja auch, dass manchmal insgesamt die ARD und das ZDF, wir wissen ja auch, dass solche Sachen wie Küppersbusch eben nur zeitweise funktionieren. Ja. Der hat ja auch mal zur Begleitung einer Bundestagswahl mal wieder ein bisschen was gemacht. Aber du musst halt solche Leute dann auch halten können und solche Formate müssen dann halt auch länger tragen und manchmal tragen solche Formate halt auch nicht länger. Also ja, du, also es ist ja ehrlich gesagt, also Lerchenberg war, glaube ich, nach 2 Staffeln, die es gab, auserzählt. Das ist okay, dann machst du halt ein neues Format, das irgendwie was Neues. Ja, aber das muss ja dann auch so gut sein. Anders ist. Es muss einfach anders sein als der übliche Samstagabend Einheitsbrei mit 5 Kriminalkommissaren, die gemeinsam eine alleinerziehende Mutter dabei unterstützen, ihren Großvater wiederzufinden oder was weiß ich. Ja. Ich sollte Drehbuchautor fürs ZDF werden, fällt mir gerade ein. Das kann man mal machen. Ja, ne, das ist so Lebensplan. Ja, ich meine, ich glaube, diese ganzen Tatort und Polizeiruf und was weiß ich was Dinge, die sind ja eigentlich auch in der Zwischenzeit meistens irgendwie lahm erzählt. Es gibt Ausnahmen. Ich habe jetzt mal wieder einen Tatort vor kurzem gesehen, okay. Der war okay, aber ansonsten. Also der hat eine gute Kritik gekriegt und habe gedacht, okay, dann schaust du den auch mal an und dann habe ich gedacht, okay, ja, der war jetzt anständig. Der war auch ein bisschen kunstvoll, der hatte auch so ein bisschen was, aber... Boah. Ja, ich schaue ja keinen Tatort. Es war halt ein Tatort. Weil das Ganze deprimierend ist. Nee, aber... ja, hast du House of Cards geschaut eigentlich? Ja, ein bisschen. Aber das hat mich nie so gekickt. Du bist so überhaupt nicht der Serienmensch, ne? Ja, wenn mich eine Serie catcht und ich sie durchschauen möchte, ja. Also so, keine Ahnung. Mr. Robot, der holt mich immer wieder ab, der unterhält mich. Aber ich mag zum Beispiel Jerks. Jerks ist halt auch schön. Aber ja, ich muss nicht jede Serie durchsuchten. Also sie muss mich schon abholen und sie muss mich unterhalten. Und Ding Dong, hallo, kann der Stefan rauskommen zum Serien gucken? Ja, genau. So muss es laufen. 2013 war auch das Jahr, in dem Europa Universalis 4 rauskam. Ja, ich hatte gehofft, dass es der vierte Teil einer Serie ist und du die Serienbrücke überschreitest, aber vergeblich auch. Ich wollte gerade darauf raus. Ja. Und Europa Universalis gibt es bis heute. Das wird immer noch mit Expansions befüllt und befüllt und befüllt. House of Cards ist ja auserzählt. Ja, Da merkst du, Serien halten sich nicht so lang wie Videospiele teilweise mit Expansions. Naja, wenn Frank Underwood nicht jung, gut aussehenden Schauspielern in die Wäsche gegangen wäre, dann hätten wir auch immer noch House of Cards. Tja. Er hinterlässt eine Lücke, quasi. Es ist quasi recht spacey. Ja. Ah! Ja, Knaller. Voll und, toll. Und also Europa Universalis, das ist halt das Witzige an diesen Spielen von Paradox ist halt, das sind so Global-Simulationen oder Global Strategy Simulations. Mhm. Und die schaffen es halt dann immer wieder mit Expansions, einfach das Spielgewicht nochmal komplett zu ändern und zu drehen. Und du kannst dir aber jedes Expansion entweder dazu holen und dir nochmal was zur Simulation dazu packen. Ein System, das das Ganze komplexer macht und komplizierter macht und aber halt auch spannender macht, oder du lässt es halt sein und bleibst halt von einem System weg. Es gibt dann, und das ist halt das Schöne an diesen Paradox-Spielen, okay. Du kannst dir entweder verschiedene Regionen manchmal dazu holen, mhm. und sagen, das interessiert mich tatsächlich, da möchte ich auch mal mehr reingucken. Ich hätte gerne das Holland Expansion Pack oder so. Naja, Europa Universalis, da ist Europa schon relativ wichtig drin. Du kannst natürlich Holland als Kolonialmacht sehen, du kannst Holland als Handelsmacht sehen, da wird es dann ein bisschen spannender. Also in der Regel ist es ja immer so, dass Europa Universalis Europa schon so als zentrales Element immer hat. Ja. So Sachen wie China werden dann gern immer dazu gepatcht. Okay. Oder detaillierter gepatcht. Der China-Patch. Der China-Patch. Europa steht vor der großen Plastikflut, China wurde geaddont. Und was in dem Jahr auch rauskam, übrigens, war Total War Rome 2. Oh, also Gott. Auch wieder ein Serienteil. Und da war es dann tatsächlich so, Rome 2 war ja am Anfang unspielbar. Ich überlege gerade, ich habe Rome 2 gar nicht gespielt. Ich fand Rome scheiße. Stimmt, ich fand Rome scheiße und habe mir deshalb Rome 2 nicht gegeben. Ja, Rom ist halt eigentlich die europäische durch die Gegend marschier und mit Truppen halt mal einfach Europa in Schutt und Asche leg Simulation. Also ja. Du hast halt so die drei großen Reiche, Ägypten, Griechenland und Rom, und damit war es das halt. Die im Grunde kannst du damit die halbe Antike genau abdecken. Richtig. Und ich meine, das fand ich nicht so reizvoll. Es gab irgendwann in den 90ern mal ein Spiel, das hieß Hannibal. Da konnte man schon als Hannibal gegen Rom ziehen. Das hat mir gereicht. Da habe ich Europa schon in Schutt und Asche gelegt gehabt. Da brauchte ich das nicht noch. Ja gut, man kann auch die Karthager als was nehmen. Und man kann natürlich im Notfall auch noch die Germanen und die Gallier als wichtige Völker nehmen. Aber die waren ja eigentlich... Ja, am Ende war ja alles Rom. Am Ende war alles Rom. Ja, in Schutt und Asche gelegt. Aber es war unspielbar, sagtest du. Ich habe dich abgewürgt. Ja, am Anfang war es echt unspielbar. Und dann haben das bewies dann auch, dass man es, wenn man es mal vernünftig nachpatcht, dass man es zumindest noch halbwegs hinkriegt. Und es gab ja dann auch einen Nachfolger mit... Attila, nee, mit Attila. Also die Total War Jungs kriegen es ja immerhin, quasi ein Spiel zu machen und dann einfach aus der Serie raus was Zweites zu schneiden. Also wir haben es später noch mit Warhammer 1 und dann kam logischerweise was? Warhammer 2. Sie hatten Total War Empire, wo du quasi mit Musketen und so durch die Gegend spaziert bist, und was haben sie daraus gemacht? Logischerweise aufgesetzt und Napoleon draus gemacht. Sie haben Shogun gemacht und dann einen zweiten Teil quasi draus, also Rise of the Samurai und Fall of the Samurai quasi. Also sie haben auch quasi diese Geschichten immer wieder, also es gibt immer quasi einen zweiten Teil, der darauf aufsetzt. Deswegen darf man jetzt gespannt sein, was aus Three Kingdoms wird. Oh Gott. Also noch mehr chinesische Geschichte, die keine Sau versteht oder interessiert. Das ist Hauptsache Confucius ist dabei. Ja, allerdings, so viel gespielt habe ich das gar nicht, Total War Rome 2. Das habe ich sowieso nicht gespielt. In dem Jahr in Europa Universalis habe ich auch witzigerweise erst sehr viel später gespielt, weil in dem Jahr habe ich gar nicht so viel gespielt. Warum nicht? Weil ich mit meiner Liebsten zusammengezogen bin. Die hat es dir verboten. Nee, aber da bist du natürlich mit Möbel schleppen und Möbel packen und Möbel aussuchen und Möbel kaufen und... Oh Gott. Insgesamt Möbel. Ist man mit Möbeln beschäftigt, ja? Ja, mit Möbeln beschäftigt, genau. Oh Gott, wie furchtbar. Das heißt, seit 7 Jahren. Ja, genau. Oh Gott, seit 7 Jahren. Januar 2013. Wie schrecklich, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, das verflixte 7. Jahr, ne? Ja, aber was hast du denn dazu gemacht? Ich habe 2013 den Sport für mich entdeckt. Du hast nicht beim Umzug geholfen? Ich habe nicht beim Umzug geholfen. Ich habe 2013 auch in Marburg gewohnt. Ja, eben. Da konnte ich nicht beim Umzug helfen, da war ich beschäftigt. Und du hast in Marburg den Sport deswegen entdeckt, weil du gemerkt hast, oh, das sind lauter Linke, da muss ich rennen. Ich muss laufen, nein, ich bin so fett, ich sollte mit Sport anfangen. Also, habe ich mir gedacht, aber tatsächlich, das ist was dann mit so Menschen, die mich heute kennen, die wissen, dass ich unglücklich bin, wenn ich nicht dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen darf. Es gab eine Zeit davor, das ist jetzt ziemlich genau 7 Jahre her. Okay. Genau, ich habe damals angefangen zu laufen. Das habe ich dann auch relativ schnell wieder eingestellt. Du warst fett, hast du gesagt. Ja. Laufen oder rollen? Erst rollen, dann laufen. Als die Beinchen wieder Boden berührt haben, habe ich auch das Laufen angefangen. Stimmt, deshalb müsste ich eigentlich mit Radfahren angefangen haben. Das habe ich aber 2012 schon gemacht. Oder? Ja, doch. Na, siehst du. Das habe ich aber 2003. Radfahren ist kein Sport. Das würde ich so nicht unterschreiben. Ja, damit wissen wir, wie viel wert deine Meinung ist. Also, Radfahren ist definitiv ein Sport. Außer du dopst, dann ist es Tour de France. Für Doping bin ich immer zusammen. Nee, 2013 habe ich das Laufen für mich entdeckt und das lässt mich bis heute nicht los. Das ist so eine Hassliebe, das Laufen und ich. Aber ich brauche das, um Aggressionen abzubauen. So hin und wieder. Das heißt, wenn ich laufen war, dann habe ich mich über irgendjemanden aufgeregt. Meistens. Wunderbar. Ich glaube, damit haben wir tatsächlich die Jahre 2012, 2013 abgedeckt. Ja. Genau. Aber wenn man noch irgendwas dazu sagen hat, gibt es da irgendwas, was da noch nachhalt? Außer dass 2013 auch eine Bundestagswahl war, die wir nicht erwähnt haben, die nicht so wichtig scheint. 2013, die war nicht wichtig, oder? Nee, so nicht wirklich. Das war die Steinbrückwahl, ne? Ja, die war nicht wichtig, darüber reden wir. Moment, über Tote sowieso nur Gutes, weißt du doch. Ist Steinbrück tot? Nein, aber die SPD. Also. Oh, dann muss ich aber nochmal in die Recherche, weil da muss ich die Jahre 2014 bis 2019 irgendwie überarbeiten. Du musst einfach nur positiv über sie sprechen. Ja, liebe Kinder, was waren eure prägenden Erinnerungen an 2012, 2013? Hattet ihr euren ersten Rausch, euren ersten Kuss? Wart ihr das erste Mal wählen? Erzählt es uns in den Kommentaren. Habt ihr euren ersten Podcast gehört? Vielleicht so, was habe ich denn 2013 für einen Podcast gemacht gerade? Nicht den Pickup-Podcast. Nee, du meinst die Date von letzter Nacht, das habe ich 2008 gemacht. Ja, sag ich doch. Das ist ein bisschen länger her. 2013, boah, ich glaube, das war gerade der Übergang zum Leben eines Aushilfsjedis oder sowas. Eines irritierten Aushilfsjedis. Ich glaube, das war damals der Übergang. Oh, oder habe ich 2013 noch den Rand? Ja, wurscht. Lange Geschichte. Ja, erzählt uns, was ihr da gemacht habt und wie es euch da ergangen ist. In diesem Sinne. Macht's gut. Ciao. Tschüss.